Also los, verrückte Typen aus der Geschichte für 200, bitte. Go. Die Wahrscheinlichkeit, das ist, glaube ich, so ein typischer Fall, dass wir das jedes Mal sagen, aber ich habe wirklich Angst, dass ihr es vorzeitig erratet und ich... Ja, komm jetzt, leg bla bla bla bla bla. Bla, bla. Aber unsere Hörer sind viel schlauer als wir, die können natürlich zu Hause mitraten. Ich wurde 1921 als Baron in London geboren, getauft wurde ich jedoch in Schwäbisch Gmünd. Hier, Richthausen. Udo Jürgens. Der war doch Baron. Richthausen? War denn meinst du Richthofen? Meine ich doch. Der ist im Ersten Weltkrieg ja, schon ist doch geflogen. Egal, der war ein Baron. Ein Roter. Möchten Sie was sagen? Möchten Sie was sagen, Herr Weißmann? Nein. Über meine Herkunft pflegte ich zu sagen, ich wurde in St. Petersburg gezeugt, in London geboren und in Schwäbisch Gmünd evangelisch getauft, auf den Namen Petrus Alexandrus übrigens. Verfolgt man die Wurzeln meiner Ahnen, so lässt sich feststellen, dass ich russischer, französischer, deutscher, schweizerischer, italienischer und sogar äthiopischer Abstammung war. Also wenn es Peter Alexander ist, dann ist es viel zu einfach. Das wollte ich auch gerade sagen. Fuck, da bemerkte er, dass er den Text nicht vernünftig formatiert hatte. Okay. Ich habe mich auch gewundert und nein, er heißt nicht Peter Alexander. Oh. Er ist evangelisch getauft worden auf den Namen Petrus Alexandrus. Ist einer von euch evangelisch? Werden ja. Die Evangelien nochmal irgendwie anders getauft als die Katholiken? Ja, halt so mit Wasser und so. Also ja, halt andere Kirche. Also andere Konfession. Andere was? Ach, nee. Also ganz grundsätzlich ist es jetzt auch nicht anders. Es gibt ja auch noch in den USA die Baptisten und wenn es nicht alles gibt, die taufen ja auch zeremoniell noch mehr Unterschiede. Nein, aber keine Ahnung. Wenn du ein Rollenspiel spielst zum Beispiel, ja, so The Witcher, dann kannst du ja irgendwie dem Gott Ahmed nordischen Gottheit so und so widmen und dann hast du Magie plus 3. Ah. Und es kann ja sein, dass die Evangelien halt auf den Petrus Alexandrus taufen und du könntest aber auch auf die Heilige Maria taufen lassen. Ja, aber eigentlich evangelisch müsst ihr irgendwie so arbeitsam plus 3 geben. Okay, also nächster Punkt. Seid ihr wirklich, jetzt mal die wesentlichen Fragen, seid ihr wirklich beides Katholiken? Yeah. Ja. Ich glaube, ich bin raus. Ich sah mich selbst stets als Weltbürger. Zitat, ich bin ethnisch sehr schmutzig und sehr stolz darauf. Cooler Typ erstmal. Dafür, Moment, nur dafür. Ich frage mich jetzt, wer da noch rauskommt. Ja, und wann er das gesagt hat. Ich meine, wann ist er geboren? 21? Ja. Yeah. Gab es da schon mal Zeiten, wo so ethnische Herkunft durchaus ein politisches Thema waren? Ja. Yeah. Also, wann hat er das gesagt? Das weiß ich nicht. Achso, nicht das hieß nicht. Das, oder? Nein. Oh. Puh, von 21. Und vor allem, warum kennt man ihn? Interessant. Vermute erstmal nicht Politik. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Out of the blue. Ich erlernte insgesamt 8 Sprachen, von denen ich 6 fließend sprach. Ich war auch ein überaus begabter Imitator von Geräuschen, Tierstimmen und Instrumenten. Ist es H.P. Kerkeling? Nein. Ist es Roberto Blanco? Nein. 1921 als Baron in London geboren. Voodoo, was weiß ich? Wow, wer ist denn... Also ich vermute mal, den Eignungen nach bekannt aus Film, Fernsehen oder Rundfunk. Ja gut, das hätte ich dir aber schon vorher dem Dominik nach vermutet. Was soll denn das jetzt heißen? Dass ich ein Muster erkenne. Du kriegst demnächst mal den Ultra-Politiker. Aber jetzt beim nächsten Mal. Aha. Da, da, da. Aber ich finde es schön, wie du dich bisher zumindest noch sehr kurz fasst. Du hast, glaube ich, jetzt die Spielregeln gelesen. ich seh einen Fortschritt. Immerhin das. Im Laufe meines Lebens wurden mir unzählige Ehrungen und Preise zuteil. Etwa das Bundesverdienstkreuz, den brasilianischen Nationalorden des Kreuzes des Südens, super Name übrigens, die Medaille des griechischen Roten Kreuzes, was Kreuzes, das sind noch die, also es gibt noch wesentlich mehr, es ist nur eine kleine Auswahl, die Erhebung in den britischen Adelsstand, 14 Ehrendoktorwürden, unter anderem des Päpstlichen Institutes für mittelalterliche Studien. 14? In Deutschland gibt es 7 Schulen, die meinen Namen tragen. 7 Schulen? Wow. Also ist ein englischer Adel, das ist ein Sir. Ja. Arthur Conan Doyle. Er war schon Also er ist als Baron schon geboren, aber ist trotzdem von der Queen noch in den Anstand, nochmal separat, aufgrund seiner Verdienste. Wow. Krasser Typ. Auch erstmal, klingt erstmal sympathisch, sag ich mal. Ja, weil er adelig ist. Nein, mit den ganzen Sachen, die er so getrieben hat. Und auch so diese Aussage mit dem, ja, ich bin Weltenbürger und so. Erstmal klingt das doch ganz nett. Sir Elton John. Mir fällt echt kein anderer Sir jetzt ein. Vom 21 geboren. Na los, weiter. 1968 wurde ich zum Sonderbotschafter des UN-Hilfswerks UNICEF ernannt. Im selben Jahr trat ich auch, ohne einen anerkannten Schul- oder Studienabschluss, mein erstes akademisches Amt als Rektor der schottischen Universität Dundee an. 1969 wurde ich dort außerdem zum Ehrendoktor der Rechte ernannt. Also der hat unzählige weitere Ehrendoktoren und so weiter noch gehabt. Okay, ich glaube, es wird immer unwahrscheinlicher, dass er wirklich ein Schauspieler ist. Mm. Wobei, klingt jetzt eher gerade in Richtung... Er grinst. Als wäre in Richtung Bildung tätig gewesen, aber ich vermute trotzdem, Bereich Schauspieler, eventuell Musiker, aber eher unwahrscheinlich. Oder wir sind Kilometer weit weg. Wie der Jürgen immer sagt, ich liebe es, wenn du mir Stichwörter gibst. Mein nächster Punkt, weitere Preise, die ich mindestens einmal gewonnen habe. Das goldene Schlitzohr, habe ich leider nicht nachgeschaut. Goldene Schlitzohr. Den Karl-Valentin-Orden, oh. Den Bayerischen Fernsehpreis, den Bambi, die goldene Kamera, den Oscar, die Golden Globe, den Emmy und den Grammy. Für den Tony Award, also für Theater, war ich mehrfach nominiert. Ich schrieb aber auch Theaterstücke und Bücher, war Journalist und Kolumnist für Rundfunk, Magazine, Zeitschriften und Dokumentationen und inszenierte Opern. Wie kann man nicht nachschauen, was das goldene Schlitzohr ist? Das ist deine Frage. Cooler Typ. Ja, ich finde ja Polt ziemlich gut, aber so alt ist der auch wieder nicht. Der kommt vor allen Dingen nur bayerisch. Ja, aber mit den ganzen Unterarten von den ganzen Sprachen, die man im bayerischen Raum spricht, da kommt man auch schon auf etliche. Puh, wer könnte denn das noch sein? Hui, aus dem Jahrzehnt vor allem, da tue ich mir schwer damit. Kennt ihr das, wenn die Leute im Fernsehen immer sagen, so, also jetzt zu Hause auf dem Sofa hätte ich es gewusst, aber jetzt, wenn ich hier sitze, ne, da fällt mir gar nichts ein. Es geht mir genauso, nur ohne Fernsehen. Ja, und dass du hier sitzt. dass ich zu Hause auf der Couch sitze. So, dann sind wir tatsächlich auch schon bei Punkt 8. 1984 wollte ich im Rahmen einer dreiteiligen BBC-Reihe die indische Premierministerin Indira Gandhi, ist nicht verwandt übrigens mit dem Mahatma Gandhi, interviewen. Während ich auf das verabredete Gespräch wartete, sprach ich frei in die Kamera. Sinngemäß, hier stehe ich also im Garten von Indira Gandhi. Es sind Vögel in den Bäumen, Wächter stehen in den Winkeln, es ist ruhig. Das ist das Zitat. Plötzlich Lärm und große Aufregung. Ohne die Lage richtig deuten zu können, versuche ich, die Fernsehzuschauer zu beruhigen. Kurz darauf spreche ich in die Live-Kamera. Ich muss gestehen, als ich eben sagte, es sei nichts Ernstes geschehen, habe ich mir selbst nicht geglaubt. Auf Indira Gandhi ist soeben geschossen worden. Wow! Die Wächter stehen nicht mehr in den Winkeln, aber die Vögel sind noch in den Bäumen. Und einmal mehr zeigt sich ein enormer Mangel an Empathie. Tatsächlich wurde Indira Gandhi, die damalige Premierministerin von Indien, auf dem Weg zum Interview zu mir erschossen. Oh, wow. Aber super. Tatsächlich würde ich mir mal so einen Umgang mit irgendwelchen Terrorquatsch wünschen. Also so einfach so auf der, ja, auf der Erde bleiben, nicht in wilde Spekulationen verfallen und von irgendwelchen Quatsch erzählen, sondern einfach... Ich habe jetzt gedacht, dass du sagst, dass man mal die Inder terrorisiert und nicht immer nur uns. Nein. Ich rede nur von der öffentlichen Berichterstattung über irgendwelche schlimmen Dinge auf der Welt. Lieber mal dann sagen, dass die Vögel noch da sind, ne? Auch mal das Positive rausstellen. Man muss ja deswegen, also nein, man darf deswegen ja nichts unterschlagen, aber vielleicht manchmal ein bisschen mehr auf dem Boden bleiben. In meinem letzten Lebensjahren widmete ich mich der Bekämpfung von Vorurteilen und gründete aus diesem Anlass Lehrstühle zur Vorurteilsforschung in Budapest, Durham und Wien. finde ich auch geil, Vorurteilsforschung. Wow. Die FAZ schrieb am 29. März 2004, einen Tag nach meinem Tod, in meinem Nachruf: Er war einer der raren Allrounder mit europäischer Basis und Hollywood-Überbau. Ein an Leibes- und Pointen- und Witzumfang stets zunehmendes Multitalent. Was auch echt geil ist. Also er war fett. Stets zunehmendes. Er war fett, als er gestorben ist. Okay, also das Marlon war dann, Brando. Du hast ja irgendwie 10 Schulen genannt, die nach ihm benannt sind. Das waren dann alles so Quatschinstitute, oder? Nein. Nee, glaube ich nein. nicht. Er ist ja auch UNICEF-Botschafter und sonst wie. Also okay. Das ist alles ernst. Alles also vielleicht bis auf das goldene Schlitzohr. Ich kann mir auch vorstellen, es ist sowas wie so ein Karnevalspreis oder sowas, so wie der Orden wieder des, wie heißt das? Tierischen Ernst. Tierischen Ernst. Wieder des besseren Wissens. Aber apropos wieder besseren Wissens, ich glaube, ich weiß es einfach nicht. Ich bin mir sicher, ich weiß es nicht. Ich war die Stimme von Prince John in der Disney-Verfilmung von Robin Hood. Die Comic-Verfilmung, oh, wow. Kennt ihr? Den nie ja. gesehen? Ja, doch. Als das Studio mich für Nachaufnahmen erreichen wollte, riefen sie in New York, London, Paris, Wien und Tokio an, nur um dann festzustellen, dass ich in dieser Woche in den NBC-Studios in Burbank arbeitete, 800 Meter von ihnen entfernt. Außer Orson Welles fällt mir einfach niemand mehr ein, der in die Richtung geht. Dominik wurde als Jugendlicher auf mich aufmerksam, weil ich Prince John sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Fassung synchronisierte. Was? Wie geil. Weil er so multinational war. Achtung, jetzt, großes Finale, weißt du's? Wie heißt der denn, Mensch? Moment, ich hab doch hier Google. Nein, ich weiß es nicht. Ich bin bei sowas echt schlecht. Ich habe ein starkes Bild vor den Augen, aber keinen Namen dazu. Ich auch, aber das ist die Comicfigur von vom John. Es ist Kurt Cobain. Ich wusste doch, nein, Quatsch. Nein, Sir Peter Ustinov. Ah, genau, genau, aber ich wusste den Namen nicht. Ich wusste den Namen nicht, keine Chance. Keine Chance. Stark. Aber krass, oder? Mit dem hätte man auch, ich wiederhole mich, eine ganze Folge füllen können, glaube ich. Tolle Facts. Cooler Typ. So wie wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss. Ciao. Wir waren's.